Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern. Angeschlossen der Landessender Danzig und die Richtstrahler des deutschen Kurzwellensenders nach Übersee. Wir bringen eine Sondersendung aus Berlin. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Goebbels, gab heute Morgen um 6 Uhr über den Deutschen Rundfunk im Auffahren des Führers eine Reihe von wichtigen politischen Nachrichten bekannt. Ich habe dem deutschen Volke im Auftrage des Führers Folgendes mitzuteilen. Zwischen dem Führer und Staatspräsident Dr. Hacha wurde soeben folgende Vereinbarung getroffen. Der Führer und Reichskanzler hat heute in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop, den tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha und den tschechoslowakischen Außenminister Dr. Kwalkowski auf deren Wunsch in Berlin empfangen. Bei der Zusammenkunft ist die durch die Vorgänge der letzten Wochen auf dem bisherigen tschechoslowakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage in voller Offenheit einer Prüfung unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist übereinstimmend die Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden, dass das Ziel aller Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein müsse. Der tschechoslowakische Staatspräsident hat erklärt, dass er, um diesem Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschlusse Ausdruck gegeben, dass er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten wird. Zu Urkund dessen ist dieses Schriftstück in doppelter Ausfertigung unterzeichnet worden. Berlin, den 15. März 1939. Zu diesem Abkommen erlässt der Führer folgende Proklamation. An das deutsche Volk. Nachdem erst vor wenigen Monaten Deutschland gezwungen war, seine in geschlossenen Siedlungsgebieten lebenden Volksgenossen gegenüber dem unerträglichen terroristischen Regime der Tschechoslowakei in Schutz zu nehmen, zeigten sich in den letzten Wochen steigend erneut gleiche Erscheinungen. Dies muss in einem Raume, in dem so viele Nationalitäten nebeneinander leben, zu unerträglichen Zuständen führen. Als Reaktion auf diese erneuten Angriffe gegen die Freiheit und das Leben der Volksgruppen haben sich diese nunmehr von Prag losgelöst. Die Tschechoslowakei hat damit aufgehört zu existieren. Seit Sonntag finden in vielen Orten wüste Exzesse statt, denen nunmehr aber wieder zahlreiche Deutsche zu Opfer fielen. Stündlich mehren sich die Hilferufe der Betroffenen und Verfolgten. Aus den volksreichen deutschen Sprachinseln, die die Großmut Deutschland im vergangenen Herbst bei der Tschechoslowakei belief, beginnt wieder ein Strom von Flüchtlingen, von um Hab und Gut gebrachten Menschen in das Reich zu fließen. Eine Fortdauer dieser Zustände muss zur Zerstörung der letzten Ordnung in einem Gebiet führen, an dem Deutschland lebenswichtig interessiert ist. Ja, das selbst über 1000 Jahre lang zum Deutschen Reiche gehörte. Um diese Friedensbedrohung nunmehr endgültig zu beseitigen und die Voraussetzungen für die erforderliche Neuordnung in diesem Lebensraum zu schaffen, habe ich mich daher entschlossen, mit dem heutigen Tage deutsche Truppen nach Böhmen und Mähren einmarschieren zu lassen. Sie werden die terroristischen Banden und die sie deckenden tschechischen Streitkräfte entwaffnen, das Leben aller Bedrohten in Schutz nehmen und somit die Grundlagen für die Einführung einer grundsätzlichen Regelung sichern, die dem Sinn einer tausendjährigen Geschichte und den praktischen Bedürfnissen des deutschen und des tschechischen Volkes gerecht wird. Berlin, den 15. März 1939, gezeichnet Adolf Hitler. Im Zusammenhang mit der Neuordnung in Böhmen und Mähren hat der Führer folgenden Befehl an die Soldaten der deutschen Wehrmacht erlassen. Soldaten der deutschen Wehrmacht, die Tschechoslowakei befindet sich in Auflösung. In Böhmen und Mähren herrscht unerträglicher Terror gegen deutsche Volksgenossen. Mit dem 15. März 1939 beginnend werden daher Verbände des deutschen Heeres und der deutschen Luftwaffe in das tschechische Staatsgebiet einrücken, um hier Leben und Eigentum aller Bewohner des Landes gleichmäßig sicherzustellen. Ich erwarte von jedem deutschen Soldaten, dass er sich den Bewohnern des zu besetzenden Gebietes gegenüber nicht als Feind betrachtet, sondern nur als Träger des Willens der deutschen Reichsregierung, in diesem Gebiet eine erträgliche Ordnung herzustellen. Wo dem Einmarsch Widerstand entgegengesetzt wird, wird er aber sofort mit allen Mitteln gebrochen werden. Im Übrigen seid euch bewusst, dass ihr als Repräsentanten Großdeutschlands den tschechischen Boden betretet. Der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler. Die Prager Regierung hat Befehl gegeben, dem Einmarsch der deutschen Truppen keinerlei Widerstand entgegenzusetzen und ihren Anordnungen in jedem Falle Folge zu leisten.